hast deine Frau gefunden und warst glücklich mit ihr. Du hättest nie gedacht, dass du sie doch noch verlierst. Du weißt nicht, woran es liegt und woran sie jetzt denkt. Ihre Hand auf deinem Herzen war ihr großes Geschenk. Sie hat dich mehr als gelenkt, sie hat dir Wege gezeigt. Du hast andere Mädels gepeitscht, weil der Reiz zu groß war und die Angst zu tief saß, um ihr etwas zu sagen, sie zu verletzen, enttäuschen und womöglich noch zu verjagen. Du wolltest, dass sie dein Leben lang bei dir bleibt, an deiner Seite, weil dein Herz voller Leichtigkeit. Denn du weißt, wenn sie ihre Augen öffnet, scheint sie der einzige Mensch auf dieser Welt zu sein. Sie lässt die Kälte nicht rein, nein, sie wärmt dich von innen. Du bist völlig von Sinnen, willst mit ihr ein Haus und ein Kind. Doch dieser Traum macht dich blind, sie ist weg, bevor du es merkst. Wenn du sie wirklich liebst, kämpf um die Frau, hör auf dein Herz, komm. Kerle sind halt nur Schweine und blöderweise interessieren euch meistens nicht nur die Scheine. Ihr wollt immer das sein, ihr wollt kuscheln nach dem Sex. Also wundert dich nicht, wenn dein Freund das Duschen öfters lässt. Ihr müsst uns frei lassen, wir wollen in der Freizeit hassen, kiffen, saufen, Sneakies rauchen, Bitches brauchen diesen Shit nicht. Damit du es nicht mitkriegst, sagt er, er wäre bei der Mutter. Doch wenn du anrufst, erfährst du, dass er wieder bei seinen Jungs war. Er macht das nicht mit Absicht, er liebt dich, doch kann's nicht zeigen. Eure Beziehung dreht sich immer im Kreis wie Autoreifen. Ihr seid häufig am Streiten, weil ihr nicht aufeinander kommt. Gegenseitig beweisen, dass der andere kein Recht bekommt. Vom Stress erbeult, schmeißt ihm Sachen an den Kopf, die du bereust, aber um es zu lassen, bist du zu schwach. Er versteht sich, du auch nicht, aber vergiss nicht, er braucht dich. Hör auf dein Herz, auch wenn du traurig bist, denn er vertraut auf dich. Weiß, was du tun sollst, vertrau der inneren Stimme. Lass sie nicht ziehen, weil du die große Liebe nur einmal im Leben findest. Einmal in deinem Leben ein Engel, dein Weg kreuzt, der dir die richtige Richtung zeigt. Wie Weg kreuzt, leb heute und nicht morgen. Lass dich auf Gefühle ein, denn in Krisenzeiten können das wichtigste Gefühle sein. Du bist müde und weinst, dein Kopf ist zerstört vom Schmerz. Du brauchst jemanden, der ihn hält. Komm und hör jetzt auf dein Herz.